Weltweit stärkste Erdbeben hat am 26.12.2004 im Indischen Ozean eine Flutwelle ausgelöst und mittlerweile schon über 150.000 Flutwelle in Südostasien reißt tausende Menschen in den Tod. Das seit 40 Jahren weltweit stärkste Erdbeben hat am 26.12.2004 im Indischen Ozean eine Flutwelle ausgelöst und mittlerweile schon über